zur faschistischen Gesellschaft umdefinieren. Ja, die Knastzustände und Isolierungshaft war auch sensorische Deprivation, also dieser Entzug der sinnlich-sensorischen Eindrücke und sowas bei den Gefangenen. Diese Techniken, die perfiden Techniken, ja, sind schlimm genug als solche. Da muss man sie nicht zu den vietnamesischen Tigerkäfigen gleichschalten und so. Ja. Beides ist schlimm und beides an seiner Stelle sind besonders zu platzierende, zu verordnende in dem Gesamtgefüge. Im Weltmaßstab haben jeweils ihre Stellung, die muss genau konkret erfasst werden, um sie auch zu bekämpfen. Ja. Aber durch Gleichschaltung und den Einsetzen, am Schluss, das ist diese Kritik von Volkmar sehr gut an der RAF, sind alle Katzen schwarz, ja, und du hast nur noch der Imperialismus ist gleich der Faschismus, ist gleich die USA und ihre Anhängsel, einschließlich BRD, ja, und du hast nur noch die Moral und den einzelnen Kämpfer, der bis zum Untergang als Märtyrer eben sich aufbäumt gegen das faschistische Knastsystem und draußen seine Front versuchen muss aufzubauen. So. Ja, also diese Abstraktheit. Genau, da würde ich jetzt vielleicht auch anwenden wollen. Ja. Das ist ganz gut anschließend, weil man über bewaffneten Kampf und die Kritik von Brückner anspricht, dass nämlich genau das auch der Bindung von Dieter Brückner für mich ist, dass er nämlich die Leute jetzt auch schon wieder reintut in bestimmte Schablone. Die Schablone ist relativ differenziert. Ja, aber jetzt gerade ein Buch rausgekommen von der Gudrun Enz, den ich weiß, ob ihr das schon zur Kenntnis genommen habt und nennen konntet, den Trennungsstrich jede Minute ziehen heißt die Überschrift, das ist gerade von ihr aus den Briefen, das ist ein Konkretverlag erschienen und das sind Briefe von 73 bis 74. Ach, und wenn du da mal reinlegst, dann wird auch deutlich, so war es auch wieder nicht. Das heißt also, da müsste man jetzt konsequent anwenden, das, was du gerade vorher, finde ich, ganz richtig gesagt hast, wirklich differenzierter hingucken. Genau, nicht Widersprüche aushalten. Das ist nämlich das Schwierigste, glaube ich, in der deutschen Meinung. Widersprüche auszuhalten und nicht sofort austragen zu wollen, auf Teufel komm raus. Das kann dieses Buch an dem Punkt jetzt, wo wir gerade sprechen, kann das also auch helfen. Und das würde ich sagen, das meine ich, wenn ich sage, theoretische Praxis. Genau. Das da genau mich auch ein Ansatzpunkt dann. Und nicht gleich ins Handeln, würde ich seit Ario an so unmittelbar anzusetzen. Wäre ein Anschlusspunkt für mich, wenn wir jetzt im Herbst das machen. Genau da mal, also jetzt nicht unbedingt dieses Buch zu nehmen, aber dieses Zitat, das hätte ich sogar als Ausgangspunkt genommen, um das, was ich zu sagen, nochmal zu sagen. Ich wollte aber genau da mal versuchen anzuknüpfen. Und jetzt mal gucken, welche Klischeebildung auch auf Peter Brücknerschen Spuren wandeln, sind denn da eigentlich im Gange gewesen und wie kann man denen auch kritisch begegnen? Nämlich dazu den Iroman. Das ist eine der wenigen, die sich spezialisiert. In der Schwarze September-Schrift. Da kommt sie ausdrücklich drauf zurück und sagt, ja, das war übertrieben, also Springerparole, tu einfach nicht weh, die Leute sind in Nachfassung und so weiter. Da ist übrigens in Nadia gibt es eine Chronologie von der RAF und da sind in den Links alle Schriften, die also aus dem Arsch und so weiter und ebenfalls aus der Zeit nach und dann auch, sind da vorbildlich und leicht drunter zu lauten. Es gibt ja auch dieses gute Buch aus dem ID-Verlag. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das kann ich mal aus dem ID-Verlag, so 600 Seiten, Schwarte, die gab es mal Ende der 90er Jahre, 97, Texte der RAF heißt das auch, Zeichnung der RAF. Das ist ja alle gesammelt bis 96, da kann man auch sehen. Genau. Nur hat es natürlich bei dem hier die große Fachverfassung eben nicht funktioniert, weil die Kommandoerklärung ist nicht zu gleicher Art ermüden. Man weiß schon, was jetzt kommt. Was mir noch wichtig wäre, innerhalb dieser Frage wichtigen Differenzierung ist, dass Peter Brückner sich fast ausschließlich auf der RAF konzentriert. Und dabei völlig vernachlässigt, für mich auch ein blinder Fleck, dass allerhand andere Versuche, man kann die jetzt nachher natürlich und sollte das auch kritisieren, stattgefunden haben, auch während der 70er. Die 2. Juni hat er ja genannt. Ich würde erzählen zum Beispiel, also ein Gegenbeispiel für das, was er gerade aus jemandem macht oder aus jeder Frau macht, die innerhalb so einer Situation sich befinden. Das wäre nämlich eine praktische Kritik an Peter Brückners Theorien des Guerillas, würde ich dann auch so darstellen wollen. Und da könnte man also auch zeigen, innerhalb der 70er Jahre gab es Verbrechungen, halt, dieses Typus von Guerillero, wie er von Herrn Brückner ausgemacht wird. Wobei ich die Züge, wie gesagt, auch teile, die er da auch macht. Aber ich denke, das wäre für mich eine ganz wichtige Sache. Das könnte auch ein Brückenschlag werden zu dem, was heute gemacht wird, also auch symbolisch gemacht wird, aus Leuten, die nur noch als Terroristen bezeichnet werden. Daran wäre mir auch sehr gelegen, dass man dieses idiotische Wort einfach mal wegtust und nicht dafür nimmt, für das, was da eigentlich Zeit mitbringt.